ist weit, nur Einsamkeit. Wüste und Sand, unendliches Land. Die Menschen ziehen vom Pharao befreit. Das Rote Meer dem Ansturm flieht und in den Herzen singt ein Lied. Wir kehren heim, wir kehren heim. Der Weg war weit, der Weg war weit. Ist weit, Kerker und Leid, Folter und Tod, das tägliche Brot. Die Menschen ziehen, zum Todesmarsch geführt, das Meer der Schmerzen nimmt sie auf, doch hemmt es nicht. Hoffnung, lauf, wir kehren heim, wir kehren heim. Der Weg war weit, der Weg war weit. Der Weg ist weit, Tränen der Zeit tragen das Boot der Sehnsucht an Land. Die Menschen ziehen, ihr eigenes Land zu bauen. Ein Meer der Freude trägt sie fort, ein Lied erklingt an jedem Ort. Wir sind daheim, wir sind daheim. Der Weg war weit, der Weg war weit.